die Welt ein Glücksgefühl und egal, wie alt sie auch sind. Du bleibst immer mein Baby, mein Sohn, immer mein Kind. Man probiert ein Leben lang immer nur für sie da zu sein. Und dass es ihnen an nichts fehlt, das ist der Job halt, Mama sein. Und nun liegst du in der Klinik, hast Tränen im Gesicht. Ich streichel stumm dein Haar und meine Angst um dich zeig ich nicht. Dein Unfall, deine Anruf, 5 Stunden im Auto, ich raste zu dir. Meine Augen brennen noch vom Weinen, doch großer, jetzt bin ich hier. Tränen in der Nacht, dich zu verlieren, mein Herz ist versess. Ich hatte so viel Angst wie nie vorher, um dein Leben, einfach um dich. Von einer Sekunde zur anderen lag dein Leben in Gottes Hand. Und ich will nicht wissen, wie viele Engel dir sind zur Hilfe gerannt. Im Auto sah ich dich vor mir, du warst nicht älter als 3. Du saßt nackt auf dem Topf und strahltest dabei. Oder nach einem Fußballspiel, du standest in der Tür dreckig und verschwitzt und sagtest stolz, dass du ab heute der neue Fußball-Champion bist. Wie viele Wunden haben meine Hände von dir schon bedeckt? Wie oft hast du, dass ich nicht zur Arbeit gehe, meine Schlüssel versteckt? Damals beim ersten Liebeskummer kochte ich den Pudding nur für dich. Wer dich Mama, alles wird gut, Schatz, sowas vergisst man nicht. Tränen in der Nacht, dich zu verlieren, mein Herz ist versess. Ich hatte so viel Angst wie nie vorher, um dein Leben, einfach um dich. Von einer Sekunde zur anderen lag dein Leben in Gottes Hand. Und ich will nicht wissen, wie viele Engel dir sind zur Hilfe gerannt. Wie oft gabst du mir im Leben schon die Überlebenskraft? Wenn alles in Scherben lag, sagtest du, ich bin noch da, komm Mama, lach. Wir kuschelten uns in riesige Decken vor dem Fernseher ein und genossen einfach nur, zusammen zu sein. Haben Nächte durchredet und so manchen Blödsinn gemacht. Unsere Wasserbomben waren spektakulär und weißt du noch, die Spaghetti-Schlacht. Ich will nie wieder dieses Gefühl, dich zu verlieren in mir spüren. Dass ich dich auf irgendeine Art und Weise könnt mal verlieren. Tränen in der Nacht, dich zu verlieren, mein Herz ist versess. Ich hatte so viel Angst wie nie vorher um dein Leben. Einfach um dich. Von einer Sekunde zur anderen lag dein Leben in Gottes Hand. Und ich will nicht wissen, wie viele Engel dir sind zur Hilfe gerannt. Tränen in der Nacht, dich zu verlieren, mein Herz ist versess. Ich hatte so viel Angst wie nie vorher. Um dein Leben einfach.